Castmal.at. Ja, erster Tag in Irland. Das Audio-Tagebuch ist wieder da. Patrick, gib uns einen kleinen Überblick, wie war die Anreise nach Irland? Ja, die Anreise war natürlich anstrengend. Man muss sagen, wir sind um 4:30 Uhr mal aufgestanden, dann ein ausgiebiges Frühstück. Dann ist es auch schon um 5 losgegangen mit dem Auto zum Vienna International Bus Terminal. Von dort haben wir einen Bus genommen nach Bratislava. Sind wir angekommen, haben festgestellt, der Flughafen von Bratislava ist ziemlich klein. Ja, dort haben wir dann eingecheckt, beziehungsweise ziemlich lang gewartet, bis der Check-in-Schalter offen hatte. Und ja, dann sind wir schlussendlich um 10:45 Uhr abgeflogen. Circa nach 2 Stunden und 50 Minuten, glaube ich, waren es angekommen in Irland. Haben dann ungefähr eine Stunde Zeit gehabt, bis unser Mietauto praktisch abholen haben können. Haben dann noch kurz was gegessen, gehört auch dazu. Ja, und das mit dem Mietauto hat überraschenderweise ziemlich gut funktioniert, so wie eigentlich der Rest auch. Das Wetter war wunderschön, besser als in Österreich. Und dann ging es schon ab mit dem Auto auf die M50 in Irland. Da hat es noch ein bisschen Probleme gegeben, Mautgebühr und so weiter, muss man sich halt erst alles anschauen. Rote Ampeln. Ja genau, rote Ampeln. Der Markus hat es gleich mal geschafft, nach 5 Minuten im Mietauto eine rote Ampel zu überfahren. Ich hoffe, wir zahlen keine Strafe. Und ja, dann sind wir weitergefahren. Nach der M50, die ist dann in die M11 übergegangen. Und um es abzukürzen, sind wir dann schlussendlich wo gelandet? In Glendalough. Und Im Nationalpark Wicklow Mountains. ja, genau, das ist Glendalough. Also wir glauben zumindest, dass es ein Nationalpark ist, aber ich glaube, es ist einer. Soweit wir wissen. Also ich bin mir ziemlich sicher, also ich habe das zumindest in dem Reiseführer gelesen, dem was ich mir zwar nicht so genau anschauen wollte, aber ja. Ja, und jetzt sind wir natürlich hier in einer Jugendherberge, die was im oberen Preisniveau liegt, sage ich mal. Aber dafür halt nicht unbedingt die Qualität bietet, die was man sich dafür erwartet. Aber gut, wir fahren sowieso morgen wieder. Und in dem Sinn kann ich sagen, Markus, wie war es denn heute in Glendalough? Also die irische Landschaft haben wir jetzt kennengelernt, zumindest halt eine Form davon. Was sagst du dazu? Ja, Glendalough ist ein sehr kleines Örtchen, würde ich meinen. Mehr ist das wirklich nicht. Das sind ein paar Häuser und eben dieser eine Friedhof, der sich irgendwie nennt Glendalough irgendwas, mit alten Keltentürmen und Kirchenruinen. Eigentlich sehr mystisch. Und auch schön, vor allem jetzt am Abend mit einfallenden Nebelschwaden und Wolken, also so wie sich's gehört, typisch irisches, mystisches Wetter. Untertags war es, wie der Patrick eben erwähnt hat, schon wirklich sehr warm. Kurzes Leibchen, kurze Hose wäre auch noch nett gewesen, haben wir aber leider nicht mit. Und ja, was haben wir erlebt? Patrick hat sehr viele Aufnahmen gemacht, Naturaufnahmen, die in irgendeiner Art und Weise einmal zu sehen sein werden, soweit alles gut geht und klappt. Und ja, viel mehr war heute nicht. Es war heute eigentlich ein angenehmer Tag. Wir waren dann am Abend noch in einem Irish Pub, haben dort gut und teuer gegessen und haben lecker Irish Cider genossen, was wir jetzt da täglich tun werden. Und wir werden morgen sicher einen Supermarkt aufsuchen und uns ein bisschen eindecken mit Getränken. Oder Patrick, und was erwartet uns in den nächsten Tagen, soweit wir das schon sagen können? Ja, es geht auf jeden Fall mal wieder weiter runter in den Süden. Wir werden morgen vermutlich einen kurzen Abstecher nach Hollywood machen. Mehr sei noch nicht verraten, aber das werden dann die Leser eigentlich eh schon mehr oder weniger vielleicht wissen über Facebook etc. Aber Wir sind in Hollywood und das ist echt, das ist kein Witz, wir sind in Hollywood. Drama. Big Drama, Baby, ja. Und entschuldigt mal die Hintergrundgeräusche, wir sitzen hier natürlich in der Jugendherberge und da scheint irgendeine Schulklasse hier zu sein und da kann es halt sein, dass hin und wieder ein bisschen englisches Gebrabbel rüberklingt. Gut, was wollt ihr eigentlich? Was uns morgen erwartet, Patrick, und auch in den nächsten Tagen. Na gut, ich sage einmal, was uns morgen erwartet, das steht ja schon fest in den nächsten Tagen. Ja gut, so grob. Jedenfalls, wir fahren zumindest nach Hollywood für eine kurze Zeit. Dann wird es weitergehen in den Süden nach Wexford oder auch Loch Garman genannt. Über diesen Ort wissen wir nicht viel. Also es ist einer unserer großen Überraschungspunkte, kann man mal sagen. Und wenn es uns dort gefällt, werden wir länger bleiben als einen Tag. Mal schauen. Und wenn nicht, dann geht es weiter die Südküste entlang. Und das ist so weit einmal der Plan. Und mehr steht noch nicht fest. Das Ganze soll halt spontan und flexibel bleiben. Ja, fällt dir noch irgendwas ein, Patrick? Ich glaube, mir nicht. Dir? Generell kann ich sagen, bis jetzt ist mir kein unfreundlicher Ire über den Weg gelaufen. Alle bis jetzt freundlich und man merkt schon, dass das Ganze ein anderer Lebensstil ist. Ich kann zwar nicht jetzt ganz genau ausführen, welcher, aber es ist schon was anderes zu spüren und ja, Glendalough, muss ich sagen, Natur pur, gefällt mir eigentlich. Ist sicher eine Reise wert, falls irgendwelche Leser von uns da gerne mal einen Irland-Trip planen, dann kann ich das nur empfehlen. Soweit von meiner Seite auch. Wäre es das für heute. Ja, dann bleibt ja nichts anderes zu sagen, als viel Spaß mit Castmal, viel Spaß mit weiteren Berichten von der grünen Insel. Ihr lest und hört von uns www.castmal.at. Allerdings hört ihr erst von uns, sobald wir zurück sind. Das stimmt. Soll aber die Vorfreude auf Patrick und mich nicht trüben. Gute Nacht. Gute Nacht.